Kundgabe 483. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.06.1938. Prüfungen. Widerstandskraft. Leben oder Sterben für den Herrn. Siehe, mein Kind, dazu sind des Herrn Prüfungen an den Kindern der Erde, ob sie bestehen und tätig bleiben nach seinem Willen, trotz Widerständen und scheinbaren Schwierigkeiten, oder gleich mutlos von ihrem Vorhaben abstehen und so dem Willen des Herrn nicht nachkommen. Jeder Widerstand hat den Vorteil, ein Kind Gottes anzuregen zum Kämpfen. Und wer für den Herrn streitet, dessen Widerstandskraft muss geprüft sein, dass sie den Anfechtungen auch standhalten kann. Darum gehen dir so viele Lehren zu, an denen du zuerst deinen Glauben stärken sollst, und zwar musst du selbst ringen um diesen starken Glauben. Denn wenn du untätig bist, wird auch ein starker Glaube nachlassen und geschwächt werden, wohingegen ein Glaube, der schwer errungen wurde, nicht so leicht wankend wird. Ein immer leichtes Aufnehmen würde dich wohl sicher machen. Doch bei den Stürmen, die die Streiter Gottes erleben, könntest du leicht an deinem Glauben Schaden nehmen. Darum muss ich diesen immer mehr anregen und dich darum kämpfen lassen, bis nichts mehr diesen glaubend wankend machen kann. Und dann wirst du reifen für deine Mission. Darum leide und streite und fasse Vertrauen zu mir. Stets und ständig musst du wissen, wie sorgsam ich die meinen dennoch betreue, wenngleich sie auch meine Nähe weniger fühlen. Ich muss mich abseits halten, um gesucht und begehrt zu werden. Denn Trägheit des Geistes kann alles vernichten, was meine Liebe errichtet hat. Doch Kämpfen hält wach und rege, und so sollen meine Streiter sein. Ihre Aufgabe wird sein, mich immer im Herzen zu tragen und so gestärkt für jeden Kampf das Wort Gottes den Menschen zu übermitteln, wo dieses öffentlich nicht mehr geboten werden soll. Und dann muss Mut und heiliger Eifer für dieses mein Wort eintreten. Dann muss das Herz entflammen in Liebe zu dem Lehrer dieses Wortes. Es muss bereit sein, für den göttlichen Lehrmeister zu sterben. Das heißt, seinen Leib hinzugeben, wenn anders das Wort Gottes nicht unter die Menschen dringen kann. Und dies alles kann nur der Glaube bewirken. Nur wer fest im Glauben steht, gibt alles hin für seinen Heiland. Denn für ihn gibt es dann nur noch ein einziges Ziel, seinem Herrn zu dienen, wie es in dessen Wille ist, zu leben oder zu sterben. Beides muss das Erdenkind dankbar hinnehmen aus der Hand des göttlichen Vaters. Leben für den Herrn ist göttliches Gesetz und Sterben für ihn ist selig. Denn alles hinzugeben für den göttlichen Heiland macht das Erdenkind würdig der Verheißungen Christi. Und der Herr nimmt es selbst auf in sein Reich. Ein grenzenloses Vertrauen setzt der Herr in seine Diener, dass sie seine Gnade wohl erkennen und ihre Aufgabe mit allem Eifer zu erfüllen trachten. Dazu gehört jedoch ein tiefgläubiges Herz. Und aus diesem heraus wird auch die tiefe Liebe geboren werden, die Vorbedingung ist zu geistigem Schauen, das wiederum unsagbar glücklich machen wird das Erdenkind, dass sich dieser Gnade würdig zeigt. Und so sorget alle erst für felsenfesten Glauben. So wird euch alles andere als Folge dieses Glaubens gewährt werden. Und ihr werdet nicht zu fürchten brauchen, dass ihr darben müsset oder die Gnade eures Heilands euch entzogen werde. Denn die im Herrn verharren, stehen ewiglich in seiner Gnade. Amen.